Dies ist die Geschichte des Generals Kurt von Hammerstein-Equort und seiner Ehe, die mit 7 Kindern, 4 Töchtern und 3 Söhnen gesegnet war. Ich habe mir vorgenommen, sie zu erforschen und zu erzählen. Nicht nur, weil Hammerstein als Chef der deutschen Armee eine wichtige politische Rolle gespielt hat und nicht nur, weil er der einzige General war, der sogleich nach Hitlers Machtergreifung seinen Abschied nahm, er begriff sofort, dass das Regime der Nationalsozialisten zur Katastrophe führen musste, sondern auch, weil sich in der Geschichte dieser Familie alle entscheidenden Motive und Widersprüche des deutschen Ernstfalls wiederfinden und darstellen lassen. Der Untergang der Weimarer Republik, der deutsche Taumel zwischen Ost und West, Hitlers Griff nach der totalen Macht, das Scheitern des Widerstandes und die Anziehungskraft der kommunistischen Utopie bis zum Ende des Kalten Krieges. Nicht zuletzt handeln diese Lebensläufe von den letzten Lebenszeichen der deutsch-jüdischen Symbiose und davon, dass es lange vor den feministischen Bewegungen der letzten Jahrzehnte die Stärke der Frauen war, von der das Überleben der Überlebenden abhing. Ich habe diese Geschichte zwar verfasst, aber nicht erfunden. So unwahrscheinlich sie sich anhört, so genau lässt sie sich belegen durch Aktenstücke, Archivfunde aus Hamburg, München, Moskau, Berlin und Toronto, durch Interviews mit Überlebenden, Briefe, Memoiren und Tagebücher aus dem Besitz der Familie. Aber damit nicht genug. Denn der tote Buchstabe reicht nicht hin, um den Abgrund der vielen Jahrzehnte, der uns von den Personen der Handlung trennt, zu überwinden und um zu verstehen, wie sie das Zeitalter der Extreme überstanden haben, ohne zu kapitulieren. Deshalb habe ich mich auch mit Zeugen unterhalten, die schon lange nicht mehr am Leben sind. Ich arbeite also nicht nur als Historiker, sondern auch, wie soll ich es nennen, als Geisterseher. Was bei diesen Begegnungen gesagt wird, geht natürlich ganz auf meine Kappe. Doch auch diese Methode habe ich mir nicht ausgedacht. Sie hat eine ehrwürdige Vergangenheit. Schon die alten Griechen haben solche Totengespräche geführt. Hammerstein oder der Eigensinn. Hörspiel in 2 Teilen von Hans-Magnus Enzensberger. 1. Teil. Sie wollten mich sprechen? Sonderbare Idee. Wissen Sie nicht, dass ich längst nicht mehr unter den Lebenden bin? Doch, das steht ja in jedem Lexikon. Eine posthume Unterhaltung mit dem General von Hammerstein. Freiherr Kurt von Hammerstein-Equort, geboren 1878 in Hinrichshagen, Mecklenburg, gestorben 1943 in Berlin. Aber wenn Sie einen Moment Zeit haben, würde ich trotzdem gerne... Zeit habe ich genug. Aber in welcher Angelegenheit? Herr General, ich bin überall auf Ihren Namen gestoßen. In Berlin, in Moskau, in Kanada. Ihre Familie... Meine Familie geht niemandem was an. Aber die Geschichte, in der Sie eine wichtige Rolle gespielt haben... Glauben Sie das im Ernst? 2-3 Jahre vielleicht, dann war es damit aus und vorbei. Sind Sie Historiker? Nein. Ein Zeitungsschreiber? Ich bin Schriftsteller. Aha. Ich fürchte, von Literatur verstehe ich nichts. In meinem Elternhaus las man keine Romane. Und was mich betrifft, ein wenig Fontane. Und als ich im Spital war, Krieg und Frieden, das war alles. Ich schreibe ein Buch über Sie, Ihre Kinder und... Enkelkinder. Muss das sein? Ja. Ich hoffe, Sie haben nichts dagegen. Mein alter Lateinlehrer hat immer behauptet, dass die Dichter lügen. Das habe ich nicht vor. Im Gegenteil. Ich will ganz genau wissen, wie es war, soweit das überhaupt möglich ist. Deshalb bin ich ja hier. Außerdem ist heute Ihr Geburtstag. Ich habe mir erlaubt, ein Kistchen Havannas mitzubringen. Ich weiß, dass Sie eine Schwäche für gute Zigarren haben. Sie wollen mich bestechen. Vielen Dank. Meinetwegen, kommen Sie herein. Sie sehen ja, mein Schreibtisch ist leer. Ich habe keine Geheimnisse mehr zu hüten. Was wollen Sie wissen? Das ist eine lange Geschichte. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Eine mustergültige Karriere. Am 3. Februar 1933 verließ der General wie jeden Tag pünktlich um 7 Uhr morgens seine Wohnung im Ostflügel des Bendlerblocks. Er hatte keinen weiten Weg zu seinen Diensträumen, sie lagen eine Etage tiefer. Dort sollte er sich noch am selben Abend mit einem Menschen namens Adolf Hitler an einen Tisch setzen. Er war an diesem Tag 54 Jahre alt und es sah ganz so aus, als hätte er den Gipfel seiner Karriere erreicht. Er hatte eine mustergültige Laufbahn hinter sich. 1888, Kadettenanstalt Plön. 1893, Hauptkadettenanstalt Berlin-Lichterfelde. 1898, Second-Lieutenant im 3. Garderegiment zu Fuß in Berlin. 1905 bis 1907 in Kassel. 1907, Kriegsakademie in Berlin. 1909, Oberleutnant. 1911, Aufmarschabteilung im Großen Generalstab. 1913, Hauptmann im Generalstab. 1913 Adjutant des Oberquartiermeisters. 1914 Kompaniechef in Flandern. 1915 1A im Generalstab des 8. Reservekorps. 1916 im Großen Generalstab. 1917 Major. 1918 1A im Generalstab eines Generalkommandos. Ein sehr alter Clan und eine standesgemäße Verbindung. Die Freiherren von Hammerstein sind eine weit verzweigte Familie, die aus dem westfälischen Uradel stammt. Ansässig waren sie vor 1000 Jahren im Rheinland, später im Hannoverschen, in Österreich und in Mecklenburg. Man findet unter ihnen Gutsbesitzer, Offiziere, Landräte und Forstmeister. Die Töchter heirateten standesgemäß oder sie beschlossen ihr Dasein als Stiftsdamen oder Äbtissinnen. Der Vater des Generals lebte als Forstmeister in Mecklenburg-Strelitz. Er schickte seinen Sohn, von dem es heißt, er wäre lieber Jurist oder Bremer Kaffeehändler geworden, auf die Kadettenanstalt. Weil er noch 2 weitere Kinder hatte, aber kein Vermögen, war ein anderes Studium nicht zu finanzieren. Schon während dieser Ausbildung lernte der junge Hammerstein den späteren Reichskanzler Kurt von Schleicher kennen. Mit 20 Jahren erhielten sie beide ihr Offizierspatent und gingen als Leutnants zum 3. Garderegiment zu Fuß. Diese Truppe stand in hohem Ansehen. Aus ihr sind mehrere Generale hervorgegangen, leider auch Paul von Hindenburg und dessen Sohn Oskar. Zur Vorbereitung auf die Kriegsakademie ging Hammerstein zur Feldartillerie nach Karlsruhe. Er reiste mit seinen ganzen Habseligkeiten in 2 Waschkörben dorthin. Dort traf er eine Dame wieder, deren Vater, der Freiherr Walter von Lüttwitz, Chef des Stabes war. Sie hieß Maria. Er hatte sie schon 1904 in Berlin kennengelernt und setzte alles daran, sie zu heiraten. Lüttwitz kam aus einer begüterten Beamtenfamilie des schlesischen Uradels. Von seiner Frau, einer Gräfin von Wengerski aus Ungarn, hieß es, sie habe Zigeunerblut gehabt und sei ganz anders gewesen als die meisten deutschen Frauen. Eine ihrer Ahninnen war die sagenhafte Tänzerin Katharina Filipacci, die der König von Sachsen an seinen Hof geholt hatte. Dem großen Haus, das die Lüttwitz in Berlin führten, war von solchen Extravaganzen nichts anzumerken. In der wilhelminischen Gesellschaft, mit der sie Umgang pflegten, stand man in der Gunst der beiden Majestäten. Die Töchter nahmen Gavottstunden, sprachen fließend Französisch und wurden sorgfältig auf ihre erste Ballsaison vorbereitet. Das galt besonders für die 2. Tochter Maria, von der es heißt, dass sie sehr gefiel und viele Kurmacher hatte. 100 Gäste waren bei diesen Tanzfesten keine Seltenheit. Die eingeladenen Herren gehörten den richtigen Familien und den richtigen Regimentern an. Natürlich, verkehrte Leutnant Kurt von Hammerstein in unserem Hause, als mein alter Regimentskamerad. Er spielte auch viel Tennis mit meinen beiden Töchtern. Wir waren zunächst nichts ahnend, dass er es auf Mieze abgesehen hatte. So nannte Lüttwitz seine Tochter Maria. Allmählich aber wurde es uns klar, und da zum Heiraten unserer Ansicht nach nicht so viel da war, dass sie sorgenfrei leben konnten, stellte ich das dem Herrn Bewerber vor, als er gleich daraufhin mit einem Antrag an mich herantrat. Ich verlangte Entsagung, er sah meine Argumente ein, bat aber, die gesellschaftlichen Beziehungen aufrechterhalten zu dürfen, damit es nicht auffalle. Ich ging darauf ein. Das hatte aber, was ich mir damals hätte sagen müssen, zur Folge, dass die Liebelei weiterging. Seit dem Winter 1904 kannten wir uns, Kurt und ich. Er fiel mir auf als besonders ruhig und ernst. Bei einem Kostümfest, er als Magyar und ich als Straßburg, tanzten wir ziemlich viel zusammen. Mir war in seiner Gegenwart immer so sonderlich. Beim Nachhausegehen trug Herr von Hammerstein mir immer die Schuhe. Zum Abschiedsfest hatte er 4 Flaschen Sekt mitgebracht. Im November trafen wir uns in der Festhalle auf einem Basar. Ich tanzte dort als Sèvres-Figur im weißen Gewand, ganz weiß angemalt. Mit banger Ahnung sah ich der Zukunft entgegen. Der Herr von Lüttwitz war von all dem nicht angetan. Man wollte keine armen Offiziersfamilien in der Armee, geschweige denn in der Familie. Hammerstein aber hatte kein Geld. In die Ehe konnte er wenig mehr einbringen als eine Mappe mit der Aufschrift »Für geordnete Schuldenwirtschaft«. Erst als ihm ein Großvater unter die Arme griff, gab Marias Vater seinen Widerstand auf. Ungeachtet aller Probleme konnte 1907 in Karlsruhe eine glanzvolle Hochzeit gefeiert werden. Es gibt von ihr eine offizielle Fotografie. Obwohl der Brautvater sich darüber beschwert, dass er das Fest im kleineren Kreise ausrichten musste, wirkt die Versammlung durchaus repräsentativ. Sämtliche Gäste, unter ihnen der spätere Reichskanzler Kurt von Schleicher, gehören dem Militäradel an, die ordensgeschmückten Herren in Galauniform, die Damen in großer weißer Toilette mit aufwendig verzierten Hüten. Ein unheimlicher Großvater. Ein späteres Foto zeigt Marias Vater als General, kalten Blicks, wie er weißhaarig, hager, mit dem Polymerit geschmückt, den rechten Arm in die Hüfte stemmt und den Betrachter herausfordernd mustert. In den Erinnerungen seiner Enkelin, Maria Therese, spielte eine sehr ungemütliche Rolle. Er stand uns fern, repräsentierte eine untergegangene Welt, die er vergeblich versucht hatte, wieder hervorzuzaubern. Seine Welt war für uns eine Schattenwelt. Die kalte Pracht seiner Dienstwohnung ebenso wie die feudalen Güter. Die meisten von uns konnten ihn nicht leiden. Im Haus des Großvaters gab es kein Familienleben, an dem wir teilnahmen. Wir Kinder durften nie mit den Erwachsenen am selben Tisch essen. Wir wurden in der Anrichte gefüttert. Meine Großmutter saß immer auf der Veranda im zweiten Stock, umgeben von Glycinien. Wir durften nie zu ihr hinaufgehen, weil sie an Tuberkulose litt. Sie ist im November 1918 in der Schweiz gestorben. Wenig später kam es zu einem Familiendrama. Als wir nach den Sommerferien im Herbst 1919 nach Berlin zurückkehrten, war die Revolution ausgebrochen. Großvater Lüttwitz war nach wie vor kommandierender General in Berlin. Er wohnte in der Hardenbergstraße. Dort wurde auch mein Bruder Ludwig geboren. Und meine Mutter blieb mit dem Baby im Hause des Großvaters. Eines Tages kam Feldmarschall Hindenburg zu Besuch, um mit ihm zu sprechen. Mutter hatte, vielleicht aus ihrem naiven Ehrgeiz heraus, die Idee, dass er die Patenschaft für meinen Bruder übernehmen sollte. Ich wollte mich bei ihr einschmeicheln und ganz anders als meine ältere Schwester, die nie zu einer solchen Dummheit bereit gewesen wäre, versprach ich, Hindenburg um diesen Gefallen zu bitten. Mit einem Blumenstrauß in der Hand trat ich zu ihm hin, machte meinen Knicks und fragte ihn. Als ich ein paar Wochen später mit meiner Mutter wieder in das Haus des Großvaters kam, fanden wir es verlassen vor. Wo war er? Wir suchten nach ihm in seinem Arbeitszimmer und fanden ihn nicht. Ich hatte das Gefühl, dass hinter jedem Stuhl ein Verfolger lauerte. Das Haus kam uns unheimlich vor. Wir konnten ja nicht wissen, dass er geflohen war und sich bei seinen Verwandten in Ungarn aufhielt. Wie hat meine Mutter nur das alles ertragen? Sie stand ihrem Vater ja so nahe, dass er ihr Zeit seines Lebens in seiner winzigen, platzsparenden Schrift jeden Tag eine Postkarte schrieb. Später trat leider eine Spannung zwischen mir und Kurt Hammerstein ein. Er wurde nach dem Kriege Opportunist und da stießen wir aufeinander. 1919 kam Hammerstein als Major zum Stab des Gruppenkommandos 1 in Berlin. Und wer war sein Vorgesetzter? Sein Schwiegervater, der General von Lüttwitz. Herr von Hammerstein, vielleicht können Sie mir etwas über Ihren Schwiegervater erzählen. Eine weitere posthume Unterhaltung mit Kurt von Hammerstein. Der war grundsätzlich fantasielos und politisch ein hoffnungsloser Fall. Das war mir sofort klar, als ich ihm zum ersten Mal begegnet bin. 1904 in Berlin. Richtig, und dann im Krieg während meiner Zeit im Generalstab. Er war ja mein Chef. Sie hatten Schwierigkeiten mit ihm. Das kann man wohl sagen. Schon im Dezember 1918. Er war damals Kommandant in Berlin. Hat er sich ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt. Die Revolution. Wenn Sie dieses Durcheinander so nennen wollen. Sie können sich vorstellen, dass ich für die Spartakusleute nicht viel übrig hatte, aber die marodierenden Freikorps waren noch schlimmer. Und mit denen hat der Alte damals paktiert. Er hat den Aufstand niedergeschlagen. Stimmt es, dass seine Truppen an der Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht beteiligt waren? Ihre Tochter, Maria Therese, erinnert sich, wie Sie damals ins Esszimmer gestürzt sind und gerufen haben, eine Frau ist von Soldaten an ihren roten Haaren in den Landwehrkanal geworfen worden. Schon möglich. Tatsache ist, die Lieblingstruppe meines Schwiegervaters war die Marinebrigade Erhard. Ein ganz verwahrloster Haufen. Und der hat die Morde auf dem Gewissen. Reichswehrminister war damals Gustav Noske, von dem der berüchtigte Spruch stammt, einer muss der Bluthund werden. Ja, die Kommunisten zitierten diesen Satz mit Vorliebe. Die wollten damals Räterepubliken nach sowjetischem Vorbild errichten. Das hätte den Bürgerkrieg bedeutet. Das kam für mich und meine Freunde selbstverständlich nicht in Frage. Und Noske wollte, so wie es im Versailler Vertrag vorgesehen war, endlich die Freikorps auflösen, die ihm auf der Nase herumtanzten. Ihrem Schwiegervater hat das nicht gepasst? Natürlich nicht. Er hat sich geweigert. Daraufhin hat ihn der Minister beurlaubt, das heißt, er hat ihn rausgeschmissen. Und da hat der Alte eben geputscht. Das war am 12. März 1920. Ich weiß noch genau, wie er der Brigade Erhard befohlen hat, auf die Hauptstadt zu marschieren und die Regierung zu stürzen. Wollte unbedingt, dass ich mitmache. Schwierig für Sie. Wieso? Sie haben sich geweigert. Selbstverständlich. Eine hirnlose Operation. Sie haben offenbar alles versucht, um ihn davon abzubringen. Das war zwecklos. Ihr Freund Kurt von Schleicher, der spätere Reichskanzler, war damals schon ein wichtiger Mann im Wehrministerium. Er hat Sie vor Ihrer Befehlsverweigerung gewarnt. Überlege reiflich, du hast 5 Kinder. Und Sie sollen ihm geantwortet haben, lass sie betteln gehen, wenn sie hungrig sind. Kann schon sein. Am Ende hat Ihr Schwiegervater Sie sogar verhaften lassen. 3 oder 4 Stunden, dann haben mich meine Leute herausgeholt. Und wie ging es weiter? Er hat einen Strohmann namens Kapp vorgeschoben, unbedeutender, feister Bürokrat mit Zwicker und Stehkragen, der sich an Ludendorff herangemacht hat, der übrigens auch ein Versager war. Immerhin hat Lüttwitz mit seinen Freikorpsleuten Berlin eingenommen. Meuterei. Der Reichskanzler und sein Kabinett sind geflohen. Bauer hieß er. Auch kein großes Licht. Daraufhin hat sich dieser Wolfgang Kapp selber als Reichskanzler eingesetzt. Der hatte nichts zu sagen. Lüttwitz hatte den Oberbefehl über die Reichswehr übernommen, wollte Militärregierung spielen. Die Truppe hat dabei selbstverständlich nicht mitgemacht. Und die Zivilisten erst recht nicht. Die haben den Generalstreik organisiert. Immerhin gab es 2000 Tote. Schweinerei. Nach 4 Tagen war Schluss. Hochverrat. 50.000 Mark Belohnung für seine Ergreifung. Darauf war er stolz. War nicht leicht für Maria, das Ganze. Kapp, dieses Würstchen, ist nach Schweden retiriert und der Alte hat sich aus dem Staub gemacht. Erst nach Breslau, dann mit dem Pass eines Verwandten in die Slowakei, hat sich für einen Herrn von Lorenz ausgegeben, von dort aus mit dem Pferdewagen über die Grenze nach Ungarn. Meine Frau war ganz verstört wegen seiner Flucht. Natürlich kam 3 Wochen später, wie das Amen in der Kirche, die Amnestie. Hindenburg, der gerade zum Reichspräsidenten gewählt worden war, hat dafür gesorgt. Mein Schwiegervater hat sogar die Stirn gehabt, rückwirkend seine Pension einzuklagen. Und wissen Sie was? Er hat sie auch bekommen. Ein starkes Stück. Immerhin war er als Hochverräter rechtskräftig verurteilt worden. Eine Weile hat er dann die Klappe gehalten bis 1931. Da hat er wieder Morgenluft gewittert. Die Harzburger Front passte ihm in den Kram. Und 1933 hat er den Nazis zur Machtübernahme gratuliert. Das wundert mich nicht. Er konnte ja auch die Juden nicht ausstehen. Da war er nicht der Einzige. Das war doch ganz normal in der Armee. Die Witze meiner Regimentskameraden hätten sie hören sollen. Das fiel gar nicht weiter auf. Die Franzosen und die Engländer waren übrigens genauso. Das war kein Fanatismus, eher eine schlechte Angewohnheit. Die haben erst gemerkt, was das bedeutet, als es zu spät war. Manche lernen es nie. Das sagen Sie. Aber da kennen Sie den alten Lüttwitz schlecht. 1934, nach der Nacht der langen Messer, hat sich das gegeben. Da haben die meisten von der alten Garde kapiert, wozu dieser Hitler fähig war. Und wir sind wieder zusammen auf die Jagd gegangen, Lüttwitz und ich, wie in alten Zeiten. Das verstehen Sie wahrscheinlich nicht. Vielleicht nicht ganz. Aber ich gebe mir Mühe. Die Schrecken der Weimarer Republik. Viele trauern heute noch den sogenannten goldenen 20er Jahren nach. Ich frage mich, was an denen golden gewesen sein soll. Wir sollten dankbar dafür sein, dass wir nicht dabei gewesen sind. Dieser Mythos ist, glaube ich, eine Lebenslüge und die lebt von einer Mischung aus Neid, Bewunderung und Kitsch. Man sieht sich die tausendste Vorstellung der Drei-Groschen-Oper an, staunt über die Preise, die Beckmann, Schwitters und Schad auf den Auktionen erzielen, begeistert sich für die Repliken von Bauhausmöbeln und weidet sich an Filmen wie Cabaret, die ein hysterisches, polymorph, perverses, verruchtes Berlin zeigen. Ein wenig Dekadenz, eine Prise Risiko und eine starke Dosis Avantgarde lassen den Bewohnern des Wohlfahrtsstaates angenehme Schauer über den Rücken rieseln. Aber das war die Blüte einer höchst minoritären Kultur, die den Sumpf vergessen lässt, auf dem sie gedieh. Denn die Weimarer Republik war von Anfang an eine Fehlgeburt. Ein Blick in Josef Roths frühe Romane und Reportagen sollte jeden überzeugen, der daran zweifelt. Nicht nur, dass die alten Eliten nicht bereit waren, sich mit der Republik abzufinden. Viele, die aus dem verlorenen Krieg nach Hause kamen, mochten den Kampf als inneres Erlebnis nicht aufgeben und sannen auf Revanche. Sie erfanden die Dolchstoßlegende, später hieß es dann ein Jahrzehnt lang, und ihr habt doch gesiegt. Justiz und Polizei klammerten sich an ihre wilhelminischen Normen und Gewohnheiten. An den Hochschulen überwogen autoritäre, antiparlamentarische und antisemitische Stimmungen. Mehr als einmal entlud sich die gereizte Atmosphäre in dilettantischen Putsch- und Umsturzplänen. Auf der Seite der Linken sah es nicht viel besser aus. Auch sie hielt wenig von der Demokratie und ihre Kader planten den Aufstand. Die wirtschaftliche Misere trug zur Instabilität der deutschen Gesellschaft bei. Die Kriegsschulden und Reparationszahlungen belasteten den Haushalt der Republik schwer. Die Inflation ruinierte den Mittelstand und das Kleinbürgertum. Dazu kam die endemische Korruption, die bis in die höchsten Staats- und Parteiämter reichte und schwerwiegende politische Folgen hatte. Die einzige ökonomische Atempause, die an eine Erholung denken ließ, dauerte ganze 4 Jahre, von 1924 bis 1928. Dann machte ihr die Weltwirtschaftskrise ein brutales Ende. Der ökonomische Zusammenbruch und die folgende Massenarbeitslosigkeit führten zur Verbitterung der Lohnabhängigen und zu massiven Deklassierungsängsten. Dazu kamen die außenpolitischen Belastungen, die zeitweise ein unerträgliches Maß annahmen. Der Versailler Vertrag rief in der deutschen Gesellschaft vehemente Ressentiments hervor. Die unmittelbaren Nachbarn, vor allem die Franzosen und die Polen, taten alles, was in ihrer Macht stand, um die Deutschen weiter zu demütigen. Und auch die Sowjetunion versuchte, die Republik, so gut sie konnte, zu destabilisieren. Eine mustergültige Karriere, Fortsetzung. Hammersteins Aufstieg in der Reichswehr schien unaufhaltsam. 1920 Oberstleutnant. 1920 Chef des Stabes des Gruppenkommandos 2 in Kassel. 1922 Kommandeur des 3. Bataillons des Infanterieregiments 12 in Magdeburg. 1924 Chef des Stabes der 3. Division in Berlin. 1925 Oberst. 1929 Generalmajor. Und noch im selben Jahr wurde er zum Chef des Generalstabs ernannt. Eigentlich durfte die Reichswehr aufgrund des Versailler Vertrages einen solchen Stab gar nicht haben. Aber die deutschen Militärs waren nicht auf den Kopf gefallen. Sie haben sich einfach eine Tarnbezeichnung ausgedacht. Nach 1919 nannte sich der Generalstab das Truppenamt. Die Rechtsparteien lehnten Hammersteins Beförderung in diese zentrale Schaltstelle vehement ab. Sie warfen ihm vor, er sei nicht national genug eingestellt, wahrscheinlich weil er die Rote Armee aus eigener Anschauung gut kannte. Ihm imponierte die enge Bindung dieser Truppe zu den Massen, während die Reichswehr politisch von der Arbeiterschaft völlig isoliert war. Wie ein deutscher General sich mit der Roten Armee anfreundete. Hammerstein hielt sich damit ganz an die Linie der damaligen deutschen Politik. Während nämlich auf der Vorderbühne die Kommunisten die deutsche Revolution planten, Aufstände anzettelten und den deutschen Militarismus anprangerten, arbeitete im Hintergrund die Rote Armee eng von Anfang an mit der Reichswehr zusammen. Karl Radek, der als Emissär der Bolschewiki im Februar 1919 verhaftet worden war, empfing in seiner Zelle deutsche Offiziere und knüpfte die ersten Kontakte. Ein Jahr später behauptete der damalige Chef der Heeresleitung, General von Seeckt, Hilfe beim Aufbau einer neuen deutschen Armee sei nicht von den Siegern, sondern nur vom bolschewistischen Russland zu erwarten. Deutschland und Russland sind aufeinander angewiesen, wie sie es vor dem Kriege waren. Und wenn Deutschland sich auf Russlands Seite stellt, so ist es selbst unbesieglich. Stellt Deutschland sich gegen Russland, so verliert es die einzige Zukunftshoffnung, die ihm bleibt. Auch Lenin wandte sich mit der Bitte an Berlin, beim Aufbau der Roten Armee zu helfen. Es ging um den Aufbau der russischen Rüstungsindustrie, um die Teilnahme an Manövern, um die Generalstabsausbildung russischer Offiziere bei ihren deutschen Kollegen und um die Entwicklung und Erprobung neuer Waffentechniken, besonders der Luft- und der Panzerstreitkräfte. Im Generalstab wurde eine geheime Zentrale gebildet, welche die Planung übernahm und das System der Tarnung in allen Einzelheiten festlegte. Radek, damals noch im Exekutivkomitee der Komintern, erklärte dem deutschen Botschafter in Moskau: Ich bin überzeugt, dass die Sowjetregierung gut mit einer deutschen reaktionären Regierung arbeiten kann. Das ist auch der Wunsch des Generals von Seeckt, der erklärt hat, man müsse den Kommunisten in Deutschland die Gurgel zudrücken, mit der Sowjetregierung aber zusammengehen. Die Erfolge blieben nicht aus. Auf einer Flugbasis in Lipezk wurden zwischen 1924 und 1933 jährlich 240 deutsche Piloten ausgebildet und hunderte von Kampfflugzeugen aus den Junkers- und Fokkerwerken erprobt. Und in Kasan entstand eine Schule für die Panzertruppe. Dem militärischen Zweckbündnis lag auf beiden Seiten ein klares Interessenkalkül zugrunde. Der Versailler Vertrag hatte dem Deutschen Reich eine Reihe von Restriktionen auferlegt. Das Heer auf 100.000 Mann beschränkt, während allein Frankreich eine Millionenarmee unterhielt, keine Luftwaffe, keine Panzer, keine U-Boote, keine chemischen Kampfstoffe, keine schwere Artillerie, kein Generalstab, keine allgemeine Wehrpflicht. Die Sowjetunion wiederum war nach dem Bürgerkrieg militärisch geschwächt und verfügte über keine moderne Rüstungsindustrie. Auch die Ausbildung der höheren Offiziere ließ zu wünschen übrig. Zwischen 1924 und 1932 hielten sich immer wieder Gruppen von hohen sowjetischen Offizieren in Deutschland auf. Und Kurt von Hammerstein war ihr Gastgeber. Michail Tuchatschewski beispielsweise, der spätere Marschall der Sowjetunion, kam zwischen 1923 und 1932 wenigstens 5-mal nach Deutschland. Die russischen Gäste sprachen meist fließend Deutsch und wussten erstaunlich in der Kriegsgeschichte Bescheid. Ein jeder hatte die Werke von Clausewitz studiert. Umgekehrt sind viele hohe deutsche Militärs nach Russland gereist. Kurt von Hammerstein fuhr im August 1929 unter strikter Geheimhaltung zu einer längeren Inspektionsreise in die Sowjetunion. Er schrieb nach Hause: Sowohl in Petersburg wie hier in Moskau wurde ich am Schiff beziehungsweise Bahnhof von den Chefs der Operationsabteilung des Generalstabes der Militärbezirke empfangen. Für die Bahnreisen habe ich für die ganze Zeit einen sehr guten Salonwagen mit Schlafkabinen und Küche mit Bedienung von der russischen Regierung. Der Wagen ist so schön, dass wir später in den Oststädten und bei den Manövern in der Ukraine einfach darin wohnen bleiben werden. Einmal täglich gibt's bestimmt Kaviar. Vielfach zweimal. So harmlos sich der Russlandbesuch des Generals in seinen Briefen an die Familie ausnimmt, so weitreichend waren die Absichten, die er mit diesen Verbindungen verfolgte. Unsinnig und gefährlich fand er es, wenn ausgerechnet Deutschland der Sowjetunion jene Gleichberechtigung verweigern würde, die ihm Frankreich und England nicht zubilligen wollten. So sehr wir auch die revolutionären Bestrebungen ablehnen und bekämpfen, so darf Deutschland darüber nicht vergessen, dass Moskau nicht nur die kommunistische Internationale, sondern in erster Linie die Regierung des Russischen Reiches beherbergt, das auch heute noch ein wirtschaftlicher und politischer Machtfaktor ist, mit dem jeder europäische Staat rechnen muss. General Kliment Woroschilow, der spätere Marschall der Sowjetunion, mit dem er auf seiner Reise verhandelte, war ganz seiner Meinung. Auszüge aus einem geheimen Gesprächsprotokoll vom 5. September 1929 sprechen Bände über das Einvernehmen, das dabei erzielt wurde. Mich interessiert Ihr Gesamteindruck von dieser Reise. Mein Eindruck ist, dass noch viel hier zu tun bleibt. Aber die Arbeit wurde begonnen mit großem Idealismus. Ich will nicht verhehlen, dass es in unseren Beziehungen einige Reibungsflächen gegeben hat, aber im Großen und Ganzen waren die Ergebnisse positiv. Sie, Herr General, empfange ich als einen Mann, der ein gutes Verhältnis zur Roten Armee hat. Deshalb brauchen wir nicht erst über Vertrauen oder Misstrauen zu reden, sondern darüber, ob wir neue, zusätzliche Wege finden, um unsere Beziehungen weiter zu konkretisieren. Wir haben vor, im Frühjahr Versuche mit neuen Panzern zu machen. 10 Kursteilnehmer werden wir im deutschen Betrieben in der Panzertechnik ausbilden und die Panzer liefern. Wir möchten gute Beziehungen zur deutschen Industrie herstellen, um in nächster Zukunft technische Unterstützung für unsere Armee zu erhalten. Wir denken, dass die deutsche Chemieindustrie unübertroffen in der Welt ist. Haben Sie die Absicht, uns mit den neuen chemischen Kampfmitteln bekannt zu machen, über die die Reichswehr verfügt? Das Tempo der Ausrüstung und der Forschung, besonders dieser Kampfmittel, hat erstrangige Bedeutung. Keiner von uns weiß, wann ein Krieg ausbrechen kann. Wir haben vor, unsere Forschungstätigkeit in Tomka zu intensivieren. Nur noch 2 Worte zu politischen Fragen. Wir haben davon auszugehen, dass in sozialpolitischer Hinsicht unsere beiden Staaten Antipoden sind. Es ist aber völlig überflüssig, die Dritte Internationale oder die Partei in unsere rein sachlichen Beziehungen zu verwickeln. Man braucht die Bolschewiki nicht zu lieben, aber unser Volk, das einen Kampf auf Leben und Tod um seine Existenz führt, sollte man achten. Hammerstein hielt ziemlich viel von der Roten Armee. Im Zweiten Weltkrieg sollte sich bewahrheiten, was er damals sagte. Es ist eine gute Truppe, diszipliniert und gut ausgebildet, die sich in der Defensive gut schlagen wird und dabei auf die Unterstützung der russischen Bevölkerung zählen kann. Die Russen wissen, dass sie keinen Angriffskrieg führen können, weil ihnen die dazu nötige Infrastruktur fehlt. Die Straßen und die Eisenbahn sind in einem so schlechten Zustand, dass sie nur in den Grenzen ihres eigenen Landes kämpfen können. Sie haben sich darauf vorbereitet und 2 Verteidigungszonen eingerichtet. Die eine um Moskau und die andere im Ural, bei Perm. Wenn sie so weit zurückgedrängt werden, können sie sich in diesen Regionen unbegrenzt lange halten. Sie brauchen sich nur zurückzuziehen. Dann kann kein Gegner sie besiegen. Im Auswärtigen Amt machte sich Hammerstein mit seinem Ostkurs wenig Freunde. Im Wehrministerium nannte man ihn den Roten General und in der nationalgesinnten Presse wurde er heftig angegriffen. Schwierige Zeiten. Hammerstein hatte nicht nur politische, sondern auch private Sorgen. Schon die lange Abwesenheit im Weltkrieg hatte sein Verhältnis zu seinen Kindern erschüttert. Damals waren es nur drei Töchter: Marie-Louise, die älteste, genannt Butzi, Maria Therese und Helga. Im Revolutionsjahr 1919 kam ein Sohn dazu. Nach seiner Geburt war Hammersteins Frau erschöpft und wollte fürs Erste keine weitere Schwangerschaft riskieren. Während ihr Mann das Wachsen der Familie eher als ein Naturereignis betrachtete. Es war freilich die Mutter, die sich um das Überleben der Familie kümmern musste. Sie fühlte sich einsam und war überwältigt von zu viel Arbeit mit zu vielen Kindern. Ohne Hilfe, sagt ihre Tochter Maria Therese. Die Mutter hat dafür gesorgt, dass die Kinder so viel Zeit wie nur möglich auf dem Lande zubrachten, wo es wenigstens genug zu essen gab. Das war in den Hungerwintern von 1917 und 1918 schwer genug. Was in der Welt vorging, drang nicht zu uns Kindern, obwohl es der Winter der Revolution war. Die Welt der Erwachsenen existierte nicht für uns und wir existierten nicht für unseren Vater. Es war, als wäre er gar nicht aus dem Krieg zurückgekehrt. Er war wieder da, fast ohne, dass wir es bemerkten. Zugleich erlebten die Kinder in jenen Jahren die merkwürdigsten sozialen Wechselbäder. Einerseits wurden sie von befreundeten Adelsfamilien eingeladen, wo es Kutschfahrten und Reitpferde gab. Sobald ich groß genug war, saß ich auf einem Pferd, ohne Sattel und ohne Zügel. Alle alten Tanten kamen heraus auf die Weide, um mich zu begutachten. Angst kannte ich nicht. Andererseits brachten die Kinder lange Monate in gemieteten Dorfkarten zu, wo man, um über die Runden zu kommen, Hühner und Enten hielt. Hammerstein hat nie ein eigenes Haus besessen. Von einer adligen oder auch nur bürgerlichen Erziehung konnte unter diesen Umständen keine Rede sein. Es war nur folgerichtig, dass Marias Vater, der alte Lüttwitz, sich sehr unzufrieden zeigte. Wie schickt Maria sich, ohne je ein Wort der Klage hören zu lassen, in die bescheidenen Verhältnisse, in die sie durch ihre Heirat gekommen ist? Beinahe immer ohne Dienstboten besorgt sie ihre 6 Kinder und den Haushalt so gut wie allein. Kinderreichtum war in diesen adeligen Familien eher die Regel als die Ausnahme. Man war große Häuser auf dem Land gewohnt, wo man in die Sommerfrische ging. Immerhin bot seine Arbeit dem General jederzeit die Möglichkeit, sich von der Familie zu absentieren. In seinen Diensträumen war er, so hieß es damals, geschützt. Er hatte kaum eine Ahnung davon, was seine Töchter trieben. Die Welten, in denen sie verkehrten, kannte er nicht. Die drei Töchter. Die älteste, Marie-Louise, genannt Butzi, war im Januar 1933 25. Ihre Schwester, Maria Therese, 24 Jahre alt. Helga, die dritte, war gerade 20 geworden. Die 4 Jüngsten, Kunrad, Ludwig, Franz und Hildur, gingen noch zur Schule. Roaring Twenties einiges abgewinnen. Es gibt ein Foto von ihr, wie sie mitten auf einer Landstraße in Brandenburg auf ihrem neuen schweren Motorrad posiert, das sie der Großzügigkeit einer Erbtante zu verdanken hatte. Breitbeinig, Haare im Wind, Ellbogen auf Schulterhöhe, blickt sie den Betrachter mit einem provokanten Lächeln an. Aber das täuscht. Schon 1926 war sie dem Beispiel ihrer älteren Schwester gefolgt und hatte sich einer Wandervogelgruppe angeschlossen. Wir machen Rucksacktouren, bis ich halbtot hinfalle. In den ungeheizten Jugendherbergen waschen wir uns von oben bis unten mit Eiswasser. Wir sind Spartaner. Alles andere gilt nicht. Jugendbewegung, Lebensreform, Rilkes Aufforderung, du musst dein Leben ändern. Das alles kam ihren idealistischen Neigungen entgegen. Doch dann entschied ihre ältere Schwester, dass sie nun zu alt waren für die harmlosen Ausflüge mit dem Wandervogel. Sie befand, dass man sich nun politisch organisieren müsse. Maria Therese folgte, ebenso wie Helga, die jüngste Schwester, diesem Rat. Ein Beschluss, der sich für sie alle drei als folgenreich erweisen sollte. Ich verfolgte weiter meinen politischen Faden. Ich drang bis Neukölln vor, beschnüffelte alles und trat dem Sozialistischen Schülerbund bei. Man traf sich am Bahnhof, als Sportverein getarnt in einem Lokal, am Spreeufer oder im Lyzeum an der Weinmeisterstraße, zu sogenannten Heimnachmittagen, wo externe Referenten vor den revolutionär gestimmten Schülern sprachen. Wir unternahmen längere Fahrten zu einem Nacktkulturcamp, wo es aber sehr sittsam zuging. Wir schliefen mit Arbeit an dem Zelt, ohne dass wir irgendwelchen Anzüglichkeiten ausgesetzt waren. Ich las die marxistischen Klassiker, auch Engels und Ludwig Feuerbach, die deutsche Ideologie und sogar das Kapital und glaubte plötzlich die Welt zu verstehen, einen Schlüssel zum Verständnis der konfusen Welt gefunden zu haben und war zum ersten Mal wieder so glücklich, wie ich mit 14 Jahren gewesen war, als sich mir die Welt zu öffnen begann. Eine Zeit lang sah ich in meinen Eltern und ihren Freunden hauptsächlich Vertreter ihrer Klasse und hörte auf, obwohl ich noch immer bei ihnen wohnte, an ihrem Leben teilzunehmen. Vor allem vermied ich alles, was mir wie Luxus erschien, wie zum Beispiel die Pferderennen, die ich bis dahin sehr geliebt hatte. Ich wollte nicht zu den Leuten gehören, die über dem Abgrund tanzten. Außer meinen Schwestern und mir fühlten nur die Kinder von Berliner Intellektuellen das Gleiche. Wir waren also die schwarzen Schafe. Mein Vater fragte nie nach unseren Schulfreunden oder unseren Lehrern. Berlin war wie ein großes Meer, in dem man verschwinden konnte. Wusste er, dass wir die ganze Stadt und nicht nur ihren westlichen Teil erforschen wollten? Oder hatte er resigniert? Fühlten wir den Abgrund, an dem wir standen, mehr als er? Das Leben in zwei Welten, die nichts miteinander zu tun hatten, war nicht so einfach. Einmal, später, als ich Angst vor der Gestapo hatte, ich war in die Prinz-Albrecht-Straße vorgeladen worden, da sagte ich ihm, dass ich nahe jüdische Freunde hatte. Er antwortete: Persönliche Beziehungen kannst du haben. Damit meinte er, dass nur politische Beziehungen gefährlich wären. Er hat mir den Rücken gestärkt. Kein Wort davon, dass ich vorsichtiger sein sollte. Schon bald ließ Maria Thereses Begeisterung für den historischen Materialismus nach. An der Universität gefiel es ihr nicht. Die Vorlesungen langweilten sie. Ich wollte nicht alte, ehrwürdige Bücher wälzen, ich wollte leben. Sie reiste nach Budapest, Barcelona und Prag und arbeitete als Aushilfslehrerin auf einer friesischen Insel. Aber nicht Maria Thereses Ruhelosigkeit war es, die dem General Sorgen machte, sondern die Abenteuer Marie-Louises und ihrer jüngeren Schwester Helga. Auch wenn er sich nichts anmerken ließ, so war ihm doch nicht entgangen, dass die beiden ein nach den Maßstäben der Familie recht freizügiges Leben führten. Was sie reizte, war nicht das mondäne Leben der Metropole. Dem leicht hysterischen Treiben der späten Weimarer Jahre konnten sie nichts abgewinnen. Marie-Louise war die erste, die sich für explizit politische Fragen interessierte. In einem Lebenslauf, den sie 1951 verfasst hat, heißt es: Durch die Jugendbewegung aus dem feudalbürgerlichen Kreis der Herkunft herausgekommen, freundschaftliche Berührung mit proletarischen Menschen, mit 16 Jahren aus der Kirche ausgetreten. 1927, gleich nach dem Abitur, begann sie ein Jurastudium an der Berliner Universität. Und schon im ersten Semester wurde sie Mitglied der Kommunistischen Partei. Im Hörsaal lernte sie einen Kommilitonen kennen, der ihr gefiel. Werner Scholem war Jude, Charmeur und ein Mann, der auf eine lange politische Karriere zurückblicken konnte. Mitbegründer des Spartakus, Reichstagsabgeordneter, Mitglied des Politbüros und Organisationsleiter der Partei. Als Ultralinker 1926 ausgeschlossen, zog er sich zunächst von der politischen Arbeit zurück, blieb aber als Kommunist ohne Partei seinen Überzeugungen treu. 1927 nahm er sein juristisches Studium wieder auf. In diese Zeit fällt seine Liaison mit Marie-Louise von Hammerstein. Es spricht für die Großzügigkeit und die innere Freiheit des Generals, dass er eine solche Beziehung mit Stillschweigen überging. Neben ihrem Studium, das sie mit dem Referendarexamen abschloss, lernte Marie-Louise Russisch und übernahm von 1930 an Parteiaufträge, die später zu einer polizeilichen Untersuchung führten. Einflussreiche Freunde ihres Vaters sorgten dafür, dass die Ermittlungen eingestellt wurden. Die Akten fielen allerdings nach der Machtergreifung in die Hände der Gestapo. Vor noch viel gravierendere Probleme sah sich die Familie durch Marie-Louises Schwester Helga gestellt. Dass sie keine Lust hatte, das Abitur zu machen, war nicht das Schlimmste. Wir durften so oft Schule schwänzen, wie wir wollten. Wir bekamen immer eine Entschuldigung von unserer Mutter. Und für Einzelheiten unserer Noten und unseres Auftretens interessierte sie sich überhaupt nicht. Ihr Vater erklärte allen, die es hören wollten: Angst ist keine Weltanschauung. Meine Kinder sind freie Republikaner, sie können reden und machen, was sie wollen. Was wir ja dann auch taten. Nicht immer zu seinem Vergnügen. Leicht kann die Gelassenheit dem General nicht immer gefallen sein. Schon als sie noch das Charlottenburger Gymnasium besuchte, war Helga, ebenso wie Marie-Louise, in das Gravitationsfeld des Kommunismus geraten. Im Mai 1928, auf einer Fahrt mit dem Sozialistischen Schülerbund, verliebte sich Helga in einen Mann, der sich Leo Roth nannte. Sollten ihre Eltern geglaubt haben, dass es sich um den harmlosen Flirt einer 15-Jährigen handelte, so hatten sie Helgas Ernst und ihre Willensstärke unterschätzt. Roth, der Sohn eines jüdischen Kleiderhändlers aus Rzeszow im galizischen Polen, der vor dem Ersten Weltkrieg nach Berlin ausgewandert war, flog mehrmals von der Schule und zerstritt sich hoffnungslos mit seinem autoritären Vater. Er war eine rebellische Natur. Schon mit 13 Jahren schloss er sich einer jüdischen Jugendorganisation an. Er begann eine Schlosserlehre, weil er nach Palästina auswandern wollte, wo gute Handwerker gebraucht wurden. Spätestens 1926 hatte er sich dem Kommunismus zugewandt. Die Partei hat immer recht. Von Anfang an war Leo Roth verwickelt in die Fraktionskämpfe der Bewegung. Schulungen, wechselnde Parteilinien, Splittergruppen, Klickenwesen, Verdächtigungen und Anschuldigungen gehörten zum politischen Alltag der militanten Linken. Schon 1926 wurde Roth zum Trotzkisten erklärt und aus dem Jugendverband der KPD ausgeschlossen. 3 Jahre später, im Oktober 1929, nahm ihn die Partei wieder auf, weil sie ihn brauchen konnte. Mit seiner Familie hatte er jeden Kontakt abgebrochen. Fortan war er Berufsrevolutionär und arbeitete als Funktionär im illegal operierenden Apparat der KPD. In diesem sogenannten M-Apparat, der direkt dem Politbüro unterstellt und nach außen hin von der Partei sorgfältig getrennt war, arbeitete Leo Roth seit 1930. Die Familiensaga weiß zu berichten, dass Helga von Hammerstein schon damals was verbrochen hatte. Im Klartext heißt das wohl, dass sie ihr Elternhaus schon mit 17 zeitweilig verlassen hat und ins polnisch-jüdische Scheunenviertel zu ihrem Freund Leo Roth gezogen ist. So wie er, der im Städtel geboren war, wollte auch sie sich von dem Milieu verabschieden, aus dem sie kam. 1929, kurz nachdem sie Roth kennengelernt hatte, wurde sie Mitglied des Jugendverbandes der KPD. Im Mai 1930 ist sie der Partei beigetreten. Von diesem Moment an führte sie den konspirativen Namen Grete Pelgert. ...1930 wurde Hammerstein zum General befördert und zum Chef der Heeresleitung ernannt. Das war die höchste Stellung innerhalb der deutschen Armee. Die Amtsgeschäfte des Generals. Die Meinungen über Hammersteins Amtsführung sind geteilt. Manche sprechen von einer Kluft zwischen Büro und Front. Er sei mehr ein politisch-soldatischer General gewesen. Man vermisste die enge Fühlung mit den Garnisonen. Es hieß, sein Interesse für die Truppe und deren Belange sei außergewöhnlich gering gewesen. Ganz anders klingen Urteile von Leuten, die ihn von seiner Dienstzeit im Ersten Weltkrieg her kannten. Zum Beispiel sein Schwager, Smilo von Lüttwitz. Ich erlebte nie wieder einen Generalstabsoffizier, der aus den sich vielfach widersprechenden Meldungen der Truppen so schnell eine klare Erkenntnis der gesamten Lage gewann und dann die Maßnahmen zur Abhilfe so prägnant und für jeden verständlich in einem kurzen Befehl zusammenfassen konnte. Das Ganze war oft das Werk weniger Minuten, in denen er in absoluter Ruhe und Gelassenheit arbeitete, ohne sich durch Telefone oder ins Zimmer kommende aufgeregte Leute im geringsten stören zu lassen. Hammerstein war der ruhende Pol in diesem Stabe. Das Vertrauen in ihn beruhte einfach auf seinem überragenden Können, seiner klaren, sehr realen Beurteilung der Lage. Dennoch hat man ihm zu große Bequemlichkeit und eine ungewöhnliche Abneigung gegen normale Arbeit nachgesagt. General Hermann Förtsch, vor 1933 Major im Wehrministerium, in Nürnberg wegen Kriegsverbrechen im Zweiten Weltkrieg angeklagt, aber freigesprochen, 1955 von Adenauer als Berater zur Gründung der Bundeswehr verpflichtet, hat sich so über Hammerstein geäußert. Er war genial, klug, lässig, auch in äußerer Erscheinung, sehr kritisch, leicht pessimistisch, stinkfaul. Er war außerdem republikanisch abgestempelt. als sein Freund Schleicher Reichskanzler wurde, soll er gesagt haben, um Gottes Willen, Schleicher, machen Sie das nicht, dann muss ich ja arbeiten. Die Nationalsozialisten sahen in ihm mit Recht einen geistig weit überlegenen Gegner. Als er einmal gefragt wurde, unter welchen Gesichtspunkten er seine Offiziere beurteile, sagte Hammerstein, ich unterscheide vier Arten. Es gibt kluge, fleißige, dumme und faule Offiziere. Meist treffen zwei Eigenschaften zusammen. Die einen sind klug und fleißig, die müssen in den Generalstab. Die nächsten sind dumm und faul. Sie machen in jeder Armee 90% aus und sind für Routineaufgaben geeignet. Wer klug ist und gleichzeitig faul, qualifiziert sich für die höchsten Führungsaufgaben, denn er bringt die geistige Klarheit und die Nervenstärke für schwere Entscheidungen mit. Hüten muss man sich vor dem, der dumm und fleißig ist. Dem darf man keine Verantwortung übertragen, denn er wird immer nur Unheil anrichten. Hammerstein führt die deutsche Armee. Sein Schwiegervater, der alte Lüttwitz, zeigte sich zufrieden, auch wenn er von seinen Vorurteilen nicht lassen konnte. Er hat ein großes Gehalt und eine schöne Wohnung, aber er ist in eine politisch exponierte Stellung gekommen und ist infolge mancher Fehler, die er in seinem Vorleben begangen hat, sofort scharf unter die Lupe genommen und angegriffen worden. Ich befürchte, dass die doch mit der Zeit unabwendbar kommende Rechtsregierung ihm, wie seinem Freunde und Gönner, dem Herrn von Schleicher, den Hals umdreht. Tatsächlich verfügte Hammerstein in der Bendlerstraße über einen persönlichen Chauffeur und eine repräsentative Dienstwohnung, sogar mit 3 Stockwerken. Unten lag sein Amtssitz, der auch für gesellschaftliche Anlässe gedacht war. Die Etage darüber war für die Familie da und unter dem Dach gab es ein Refugium mit eigenem Zugang, wo die 3 Töchter zu Hause waren. Auch im Bendlerblock, damals wie heute der zentrale Ort des deutschen Militärs, hielt Hammerstein an seiner eher bescheidenen Lebensweise fest. Es fehlte nach wie vor an Dienstboten. Die Hausherrin soll in Tränen ausgebrochen sein, als sie die neue Wohnung bezog, aus Angst vor den gesellschaftlichen Verpflichtungen, die das mit sich brachte. 3-mal am Tag Einladungen, Umziehen, Konversation. Es war wahnsinnig anstrengend. Eine Gästeliste, die sich erhalten hat, lässt daran keinen Zweifel aufkommen. Auf ihr ist zum einen der halbe Gotha vertreten, von Louis Ferdinand, Prinz von Preußen, bis zu den Stolbergs, Brühls, Donas und Hardenbergs. Dann natürlich die führenden Militärs und die Politiker, angefangen bei Hindenburg, Schleicher und Papen und gefolgt von den Botschaftern und Gesandten fast aller in Berlin vertretenen Mächte. Das spricht dafür, dass Hammersteins Position ein politisches Gewicht hatte, wie es unter heutigen Bedingungen für die Generalität undenkbar wäre. Allerdings legte er keinen Wert auf Repräsentation. Wenn keine offiziellen Gäste da waren, ging es weit häuslicher zu. Eine Verwandte erzählt, bei den Hammersteins habe es oft nur Würstchen und Kartoffelsalat gegeben. Eigentlich hatte Maria schon genug zu tun. Sie musste sich schließlich um die Kinder kümmern. Und was den General anging, selbst wenn man sie liebt, ja gerade dann mag er gedacht haben, sind 7 Kinder, so viele waren es inzwischen, im Haus nicht immer leicht zu ertragen. Auftritt einer böhmischen Dame. Samt einer posthumen Unterhaltung. Das Schloss Neindorf bei Magdeburg, mit seinem großen Park und seiner Fasanerie, war den Hammerstein-Geschwistern schon seit ihrer Kindheit ein vertrauter Zufluchtsort, wo sie mit Vorliebe ihre Sommerfrische zubrachten, weil es dort gleichaltrige Kinder gab. Der Hausherr, Maximilian von Asseburg-Neindorf, Onkel Max genannt, war ein alter Freund des Generals, der bei ihm schon in jungen Jahren mit seinen Eltern zu Gast gewesen und auf die Hasenjagd gegangen war. Am Silvesterabend 1930 ist Ruth von Mainburg, wie sie sagt, auf Schloss Neindorf einem älteren Herrn im Abendanzug begegnet, hochgewachsen und sehr gut aussehend, wie ich die älteren Herren liebte, für die ich seit jeher eine Schwäche gehabt habe. Sie war die Tochter eines böhmischen Bergwerkdirektors aus Teplitz-Schönau, die, wie sie sagt, nicht gut tat und den adligen Quatsch nicht mitmachen wollte. Sie ging nach Wien, wo sich in den 20er Jahren zwischen Bohème und linker Politik manche Berührungsflächen boten. Von all dem war bei ihrem Auftritt in Neindorf keine Rede. Ganz im Gegenteil, hatten die Gastgeber alles zu ihrer standesgemäßen Verbindung mit einem Sohn des Hauses vorbereitet. Die Assebuchs hatten mich eingeladen. Und es war so gut wie ausgemacht, dass ich mich an diesem Abend mit Axel, ihrem Sohn, verloben würde, damit unsere Beziehung die gesellschaftlich richtige Form erhielt. Ich war dabei, mich festlich anzuziehen und im Abendkleid aus grauem Taft, eine Rose im Gürtel, in die Sicherheit eines Daseins zu entfliehen, wo die Forderungen der Zeit nur von Ferne zu hören waren. Ein melancholischer Gedanke. Mir war nicht sehr freudig zumute, während ich vor dem Ankleidespiegel stand und mir in die Augen schaute. Als es an der Tür klopfte, dachte ich, Axel hole mich zur Festtafel. Aber es war mein Zimmernachbar, Kurt Freiherr von Hammerstein-Equort, General und Chef der Heeresleitung. Er trat etwas verlegen herein, mir damit mir anbandeln und griff in eine Lebensentscheidung ein. Er ging sofort in medias res. Er hielt es für ein Unglück, wenn Axel und ich heirateten. Er habe den Jungen gern, fühle sich für sein weiteres Schicksal irgendwie mitverantwortlich. Ich sei nicht die richtige Frau für ihn. Ich möge es mir noch einmal reiflich überlegen und auch bedenken, dass ich in einer solchen traditionsbewussten deutschnationalen Atmosphäre selber nicht glücklich sein würde. Sie sind viel zu eigenwillig, ein lebhafter, ungestümer Geist. Ich mag Sie. Sie gefallen mir, entschuldigen Sie, wenn ich mich in Ihr Leben einmische, aber ich hielt es für meine menschliche Pflicht, Ihnen das zu sagen. Dann nahm er mich in die Arme, küsste mich auf die Wange und ging hinaus. So wurde also beim Champagnerpfropfenknallen um Mitternacht keine Verlobung gefeiert. Hammerstein blinzelte mir anerkennend zu. Und als wir später in unsere benachbarten Gastzimmer hinausgingen, lud ich ihn zu einer kleinen Unterhaltung ein, die unsere spätere, recht gefährliche Freundschaft begründete. Wir sprachen über die Jägerei. Frau von Meinburg, erlauben Sie, dass ich Sie störe? Im Gegenteil, ich finde es schön, dass Sie mich besuchen. Sie sehen ja, seit mein zweiter Mann von mir gegangen ist, bin ich ganz allein in dieser altmodischen Wohnung. Sie nehmen doch eine Tasse von meinem Ingwertee. Sie müssen wissen, ich schwöre auf ihn. Das beste Mittel gegen die Depression. Kleinschneiden, aufbrühen und 5 Minuten lang ziehen lassen. Und nun sagen Sie mir, was Sie zu mir führt. Ihre Freundschaft mit Kurt von Hammerstein. Ach, ein wunderbarer Mann. Ich war fast ein bisschen in ihn verliebt. Einmal hat er mich vor einer Ehe gerettet, die mir nichts als Eintrachtsicherheit und Langeweile eingetragen hätte. Sie haben in Ihren Erinnerungen darüber geschrieben. Ich habe jede Zeile Ihrer Bücher gelesen. Sie sind Schriftsteller und wissen, wie gern man das hört. Sie haben Hammerstein bei den Assebuchs kennengelernt. Ja. Ich glaube, wir haben über die Frage gesprochen, was Tapferkeit ist. Auf kriegerische Spitzenleistung schien er nicht erpicht zu sein. Er hielt es mehr mit der Zivilcourage. Dann kam die Rede auf Russland. Vielleicht, weil mein Vater und ich dorthin zur Jagd fahren wollten. Ich hatte mir in den Kopf gesetzt, Russisch zu lernen, ohne zu ahnen, dass mir dieses Studium später sehr zugutekommen würde. Hammerstein bestärkte mich in diesem Vorsatz. Er kannte die Sowjetunion recht gut, auch wenn sich seine Sympathie mit dem Kommunismus sehr in Grenzen hielt. Er konnte mit Utopien nichts anfangen. Ich war damals ganz seiner Meinung. Schließlich forderte er mich auf, wann immer ich in Berlin sei, ihn und seine Familie zu besuchen. Er meinte, ich würde mich gut mit seinen Kindern verstehen. Die seien ebenso dicke Köpfe wie ich. Als er mir gute Nacht wünschte, strich er mir über die Wange und sagte: Schade. Die Agonie einer Republik. Gegen Ende der 20er Jahre befand sich Deutschland in einem latenten Bürgerkrieg, der nicht nur mit politischen Mitteln ausgetragen wurde, sondern immer wieder gewaltsame Formen annahm. Vom Spartakusaufstand bis zu den Aggressionen und Fememorden der Freikorps und der Schwarzen Reichswehr. Von den mitteldeutschen Märzkämpfen bis zum Aufmarsch der Nationalsozialisten vor der Münchner Feldherrnhalle. Von den Hamburger und Wiener Arbeiterkämpfen bis zum Berliner Blutmai wurde die Demokratie von den Militanten auf beiden Seiten immer wieder in die Zange genommen. In den Jahren 1932 und 1933 nahm die Spaltung der Gesellschaft nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich geradezu libanesische Formen an. Milizen, SA, Roter Frontkämpferbund, Stahlhelm, Hammerschaften, Reichsbanner, Schutzbund und Heimwehr bekämpften sich auf offener Straße. Und die Agonie der Weimarer Republik erreichte ihren kritischen Punkt. Die Politiker des Mittelmaßes konnten da nicht mithalten. Sie wirkten blass und hilflos. Die Fähigkeit, die Ängste, die Ressentiments, die Begeisterungsfähigkeit und die destruktive Energie der Massen zu mobilisieren, fehlte ihnen ganz und gar. Auch aus diesem Grund haben sie Hitler, der sich darauf wie kein anderer verstand, ausnahmslos unterschätzt. Es blieb der politischen Klasse am Ende kaum mehr übrig, als zwischen Panik und Lähmung zu lavieren. Eine posthume Unterhaltung mit dem General und Ex-Reichskanzler Kurt von Schleicher. Herr General, danke, dass Sie mich empfangen haben. Ja, den General können Sie meinetwegen weglassen. Das zählt nicht mehr. Was wollen Sie denn wissen? Sie haben keine Erinnerungen verfasst. Ja, dreimal dürfen Sie raten, warum. Ein toter Mann schreibt keine Memoiren mehr. Er braucht aber auch kein Blatt mehr vor den Mund zu nehmen. Ja, das ist wahr. Es geht um Ihren Freund Kurt von Hammerstein. So? Haben Sie ihn gekannt? Nein. Er hat Sie nur um 9 Jahre überlebt. Na, erzählen Sie mal. Er wusste, dass er gescheitert war. Aber resigniert, geschweige denn mitgemacht, hat er nie. Ja, das sieht ihm ähnlich. Ja, man kann sagen, dass wir befreundet waren. Schon seit ewigen Zeiten. Ich war ja wie er Kadett in Lichterfelde, dann Leutnant im 3. Garderegiment, dann Kriegsakademie, großer Generalstab und so weiter. Also praktisch dieselbe Karriere. Nicht wahr? Da lernt man sich kennen. Auf Hammerstein war Verlass. Er war nüchtern, sehr intelligent, vor allem eine treue Seele. Was man von Ihnen nicht unbedingt sagen kann. Wenn Sie wollen, haben wir immer mit verteilten Rollen gespielt. Ich war ein ziemlich ideales Gespann. Sie sind nach dem Ende des Weltkriegs ins Reichswehrministerium versetzt worden. Und dort sind Sie ziemlich schnell aufgestiegen. Sonst war ja keiner da, auf den Verlass war. 1929 waren Sie bereits Generalmajor und beamteter Staatssekretär. Ja, also Hammerstein ist auch nicht zu kurz gekommen. Im selben Jahr wurde er ebenfalls befördert. Dafür habe ich gesorgt. Sie? Ja, ja. Man tut, was man kann. Zimperlich sind Sie in diesen Dingen nie gewesen. Wie meinen Sie das? Seilschaften, Vetternwirtschaft, Patronat. Ach was! Er war ganz einfach der richtige Mann. Es heißt, Sie seien ein Virtuose des politischen Spiels gewesen. Bürogeneral, infantiler Leichtsinn, gerissen klug, kannte keine Hemmungen. Wer sagt das? Blomberg, Ihr Nachfolger als Wehrminister. Neidhammel. Listig und von großer, manchmal sprunghafter Beweglichkeit, lese ich bei Brüning. Aha. Allerdings hat er Ihnen zugute gehalten, dass Ihr Beruf Sie geprägt hat. Ihr ständiger Umgang mit dem Geheimdienst, der Zwang, sich zu verstellen und so weiter. Vor allem aber hat er sich auch über Ihre Freundschaft mit Hammerstein geäußert. Und zwar, wie ich finde, sehr verständnisvoll. Was sagt er denn? Schleicher war temperamentsmäßig das Gegenteil von Hammerstein. Daher, wie so oft im Leben, verstanden sich beide sehr gut. Hammerstein war der Politik abgeneigt, soweit sie rein parteitaktischer Art war. Er verließ sich in dieser Beziehung auf Schleicher, der sich in der Politik wie ein Fisch im Wasser fühlte. Dagegen Hammerstein. der führte alle Dinge auf einfache, klare Linien zurück, an denen er festhielt, so wie es ein guter Generalstäbler tun muss. Schleicher war sehr sensitiv, hatte eine schnell bewegliche Fantasie, war leicht verletzt und ebenso leicht beeinflussbar. Er witterte jede Gefahr, litt unter solchen Gefahren im Stillen. Er brauchte um sich eine ruhige, klare, beständige Natur wie die Hammersteins, auf den er sich verlassen konnte. Nicht übel. Hätte ich Herrn Brüning gar nicht zugetraut. Nun, Sie haben ja auch bei seinem Sturz die Hand im Spiel gehabt. Und zuvor hatten Sie schon einen anderen Kanzler, den braven Hermann Müller, aus dem Weg geräumt. Gar nicht zu reden von Ihrem Gönner und Vorgesetzten, dem Wehrminister Gröner. Den haben Sie ebenfalls abgehalftert. So mächtig soll ich gewesen sein. Sie machen ja den reinsten Machiavell aus mir. Das habe ich alles aus den Archiven. Und an Gröners Stelle haben Sie dann Ihren eigenen Kandidaten, den Herrn von Papen, nach vorne geschoben und das alles im Hintergrund. Wer hat denn jetzt Vertrauen zu Ihnen, hat Gröner Ihnen geschrieben. Fast niemand. Die Reitpeitschmanieren müssen aufhören. Das kann auch Hitler. Dazu braucht man Sie nicht. Verschonen Sie mich mit Ihrem Hitler. Mein Hitler ist das nicht. Ich bin ihm überhaupt erst 1931 zum ersten Mal begegnet. Damals haben Sie gemeint, er sei ein interessanter Mann mit überragenden Rednergaben. In seinen Plänen versteigt er sich in höhere Regionen. Man muss ihn dann am Rockzipfel auf den Boden der Tatsachen herunterziehen. Als so fest hat sich der Boden der Tatsachen dann leider nicht erwiesen. Ja, wer konnte das damals wissen? Da haben Sie recht. Es gibt ein Gedicht von Gottfried Benn, in dem er sagt, leicht gesagt, verkehrte Politik. Wann verkehrt? Heute? Nach 10 Jahren? Nach einem Jahrhundert? So lange hat es in Ihrem Fall nicht gedauert, ein knappes Jahr. Hat schon genügt, um Sie zu widerlegen. 1932 waren Sie überzeugt davon, dass Sie auf Hitler großen Einfluss hätten. Ja, dass er richtig für Sie schwärme und dass er nichts gegen Sie und die Reichswehr tun werde. Und im August desselben Jahres sollen Sie bei Hindenburg sogar für seine Kanzlerschaft eingetreten sein. Ich habe Hitler nur vorgeschlagen, um ihn auszumanövrieren. Für eine Weile ist mir das ja auch gelungen. Und dann war Papen an der Reihe. Den haben Sie im Juni 1932 hinter dem Rücken Brünings Herrn Hindenburg angedient. Es ist unglaublich, was Sie als schlichter Staatssekretär alles angezettelt haben. Ich frage mich, wie Sie einen derartigen Einfluss ausüben konnten. Geben Sie es zu, im Grunde war Papen nur Ihr Strohmann. Ein eitler Fatzke. Ich habe es bald bereut, dass ich ihn zum Kandidaten gemacht habe. Warum haben Sie nicht selbst nach der Macht gegriffen? Ich wollte nie auf die Vorderbühne. Wissen Sie, im Grunde habe ich stets konspirativ gearbeitet. In Sachen der Abwehr kannte ich mich aus, das kam mir in der Politik zugute. Heikle Sachen sollte man nie dem Papier anvertrauen, merken Sie sich das. Immerhin sind Sie zuletzt doch noch aus dem Schatten getreten, haben Papen abgeräumt und wurden selber Reichskanzler. Ja, aber nur für ein paar Wochen, nicht wahr? Da hatte der Reichstag schon nicht mehr viel zu sagen. Und am Ende hat Hindenburg mich fallen lassen. Hinter meinem Rücken hat er sich mit Papen, dieser Null, arrangiert. 22. Januar 33 war ich bereits erledigt und am 28. bin ich dann zurückgetreten. Von all Ihren komplizierten Manövern wollte Hammerstein, glaube ich, nichts wissen. Er ließ sich ungern in solche politischen Kulissengeschichten verwickeln. Während der 56-tägigen Regierung des Reichskanzlers von Schleicher hatte ich als Chef der Heeresleitung keine Veranlassung, mich mit Politik zu befassen. Hat Hammerstein das wirklich gesagt? Wortwörtlich. Ich finde es rührend, Herr von Schleicher, wie er sich auf Sie verlassen hat. Der Wehrminister Gröner pflegte zu sagen, Hammerstein, der unpolitische Soldat und Jägersmann, folgt seinem Freund Schleicher wie ein gut geführter Jagdhund. Das ist doch Blödsinn. Er war ein starker Charakter und wusste sehr genau, was er wollte. Aber es stimmt, dass ihn meine Aktivitäten auch entlastet haben. Verschone mich mit deinen Winkelzügen, hat er oft gesagt. Das war natürlich in den letzten Jahren der Republik nicht mehr möglich. Ihr Freund konnte nicht ahnen, was sich da im Hintergrund abspielte. Ahnen vielleicht schon, aber er hat mir mein Verhalten nie übel genommen. Ein großzügiger Mann, im Gegensatz zu mir. Er hat immer auf die Politiker geschimpft. Er taugte nicht dazu, die Fäden in der Kulisse zu ziehen. Nein. Hammerstein war alles andere als der klassische Intrigant. Nicht wie ich, das wollte doch damit sagen. Ich wiederhole nur, was die Historiker sagen. Sie dachten, Sie könnten Hitler und seine Leute einbinden. So nannten sie es doch. und durch die Regierungsübernahme zähmen. Ihre Worte. Das macht Ihnen wohl Spaß, darauf rumzureiten. Ja, ich habe geglaubt, ich könnte den Nazis auf parlamentarischem Weg das Wasser abgraben. Aber man hätte sie nur mit Gewalt ausschalten können und dazu fehlte mir die Kraft. Und vielleicht auch die Überzeugung. Sie haben leicht reden, mein Lieber. Ich habe versucht zu retten, was zu retten war. Eine aussichtslose Partie. In Wirklichkeit war Deutschland schon seit 1930 unregierbar. Manöver und Intrigen. Wie es zum Untergang der Weimarer Republik kam, das haben die Historiker minutiös von Tag zu Tag, ja von Stunde zu Stunde erforscht. Die Akten und die Protokolle sind gesichtet, die Reden aufgezeichnet, die Tagebücher und die Memoiren ausgewertet und die Briefe entziffert. Zugegeben, es ist eine entmutigende Lektüre. Man hat den Eindruck, sich in einem undurchdringlichen Gestrüpp von Gerüchten, Hintertreppengeschichten, Intrigen und Manövern zu verlieren. Überall Widersprüche, Versionen, Ausreden und Propagandalügen. Das gilt vielleicht für die meisten unvorhergesehenen Wendepunkte der Geschichte. Selten jedoch fällt die Hilflosigkeit des politischen Personals so deutlich ins Auge wie in diesem Fall. Unfassbar schwach und überfordert, unentschieden, schwankend zwischen Hysterie, Illusion und Panik wirken sie alle. Angefangen beim Reichspräsidenten, dem alten Hindenburg, der nicht mehr imstande war, einen klaren Gedanken zu fassen. Aber auch die Exekutive, Brüning, Schleicher, Papen und ihre Hintergrundsfiguren verlieren sich in einem Wust von Spekulationen, Eitelkeiten, Machenschaften, dummschlauen Berechnungen. Ihre halbherzigen Versuche, die NSDAP zu zähmen, zeugen von einer Blindheit, die zu verstehen schwerfällt. Das Parlament war zuletzt durch Notverordnungen, die dem Ausnahmezustand gleichkamen, ausgeschaltet, die Präsidialdiktatur eine Tatsache. Das Militär, das der Republik nie wirklich anhing, nahm eine vorgeblich unpolitische Position ein, und jene, die gewillt waren, sie zu verteidigen, konnten sich, gelähmt durch die Angst vor dem Bürgerkrieg, den sie um jeden Preis vermeiden wollten, zum Eingreifen nicht entschließen. Draußen im Lande war das Vertrauen in die staatlichen Institutionen ohnehin längst aufgebraucht, das Ansehen der politischen Klasse auf den Nullpunkt gesunken. Die ökonomische Lage war verzweifelt. Auf der Straße herrschten die Milizen und die dünn gesäten Demokraten sahen dem Terror zu, allein die SA verfügte über 450.000 Mann, als wären sie hypnotisiert. Der einzige Akteur, der von Anfang an ein klares Ziel verfolgte, war Adolf Hitler. Alle und nicht zuletzt die Kommunisten haben seine destruktive Energie und seine Skrupellosigkeit unterschätzt, ebenso wie seine Fähigkeit, die verzweifelten Massen zu mobilisieren. Versuche, Hitlers Machtergreifung in letzter Minute zu verhindern. Und eine kurze posthume Unterhaltung mit Kurt von Hammerstein. Bei uns im Hause herrschte eine sehr nervöse Stimmung. Es wurde dauernd mit Schleicher konferiert, der auf der anderen Seite des Reichswehrministeriums am Ufer wohnte. Schreibt Helga von Hammerstein über diese Tage. Ihr Vater unternahm einen letzten Versuch, den Reichspräsidenten davon abzuhalten, Hitler mit der Regierungsbildung zu beauftragen. Hammerstein selber schreibt darüber. Am Vormittag des 26. Januar ging ich zu Schleicher und frug ihn, was an den Gerüchten über einen Regierungswechsel wahr sei. Schleicher bestätigte, dass er zurücktreten werde. Das veranlasste mich, meine Sorgen sofort dem Herrn Reichspräsidenten vorzutragen. Ich habe das getan. Hindenburg verbat sich äußerst empfindlich jede politische Beeinflussung, sagte dann aber, anscheinend um mich zu beruhigen, er dächte gar nicht daran, den österreichischen Gefreiten zum Wehrminister oder Reichskanzler zu machen. Einer, der dabei war, der Generalleutnant von dem Busche? Die Generale waren über diese ganz klare Äußerung des Reichspräsidenten ihrerseits beruhigt und glaubten, dass Hindenburg ihre Bedenken verstanden habe und sie teile. Darin hatten sie sich getäuscht. Als sie sich darüber klar wurden, dass Hindenburg sie düpiert hatte, besprach Hammerstein sich am Vormittag des 29. Januar mit Schleicher im Wehrministerium. Er sagte, er halte Hindenburg nicht mehr für zurechnungsfähig. Man müsse den Ausnahmezustand erklären, Hitler verhaften und sich dann mit der SPD einigen. Dazu sei es nötig, die Potsdamer Garnison zu alarmieren. Das lehnte Schleicher ab. Zu einem solchen Vorgehen sei die Truppe nicht bereit. Hindenburg werde im Volk wie ein Halbgott verehrt. Die Reichswehr könne schon deshalb nichts gegen Hindenburg unternehmen. Der Plan wurde fallen gelassen. Nach der Unterredung ging Schleicher zu Hindenburg, erklärte den Rücktritt seiner Regierung und empfahl ihm die Ernennung Hitlers zum Reichskanzler. Es gibt eine Niederschrift, in der Hammerstein festgehalten hat, was an diesem Tag weiter geschah. Schleicher und ich, wir waren uns beide darüber im Klaren, dass jetzt nur noch Hitler als zukünftiger Reichskanzler möglich war. Jede andere Wahl musste zum Generalstreik, wenn nicht zum Bürgerkrieg führen und damit zu einem äußerst unerwünschten Einsatz der Armee im Innern gegen zwei Seiten. Gegen die Nationalsozialisten und gegen die Linke. Wir prüften beide, ob wir noch Mittel wüssten, um dieses Unglück zu verhindern. Wir sahen keine Möglichkeiten, noch irgendeinen Einfluss beim Reichspräsidenten auszuüben. Schließlich entschloss ich mich im Einvernehmen mit Schleicher, eine Aussprache mit Hitler zu suchen. Diese hat am Sonntag zwischen 3 und 4 Uhr nachmittags stattgefunden. Ich habe in ihr Herrn Hitler meine Sorgen erklärt. Dabei ging es um die Frage, ob Hitler, falls Hindenburg ihn zum Reichskanzler ernennen sollte, an General von Schleicher, Hammersteins Freund, als Reichswehrminister festhalten würde. Er sicherte das Hammerstein zu, obwohl es zu diesem Zeitpunkt bereits beschlossene Sache war, Schleicher auszuboten. Zweierlei machen diese Unterredungen klar. Die Heeresleitung war über die wirkliche Lage in diesen Tagen schlecht unterrichtet, und sie sah sich nicht imstande, gegen Hitlers Berufung ernsthaften Widerstand zu leisten. Am Abend desselben Tages hat Hindenburg, der wenige Stunden zuvor noch zögerte, sich endgültig für die Kanzlerschaft Hitlers entschieden. Bereits am folgenden Vormittag, um 22:45 Uhr, wurden er und sein Kabinett vereidigt. Am 3. Februar wusste Hammerstein, dass er gescheitert war. Die Aussicht auf das Abendessen mit Hitler, das um 20 Uhr im Speisesaal seiner Dienstwohnung im Bendlerblock beginnen sollte, dürfte seine Laune nicht verbessert haben. Es ging um einen Antrittsbesuch, bei dem der neue Reichskanzler sich vorstellen und versuchen wollte, die Generalität für das neue Regime zu gewinnen. Herr General, in welcher Gemütsverfassung haben Sie am 3. Februar 1933 Ihren Gast, den Herrn Hitler, in der Bendlerstraße erwartet? Meine Laune vor mehr als 70 Jahren? Wahrscheinlich war mir speiübel. Ein Diner mit Herrn Hitler. Vorfahrt der Wagen, Ordonnanzen und salutierende Wachen. Nach dem Essen sprach Hitler 2,5 Stunden lang zu den Gästen. Allgemeiner Eindruck: zunächst unscheinbar und unbedeutend. Von dem Busche, damals Mitarbeiter des Generals, berichtet. Hammerstein stellte noch etwas wohlwollend von oben herab den Herrn Reichskanzler vor. Die Generalsphalanx quittierte höflich kühl. Hitler machte überall bescheidene linkische Verbeugungen und blieb verlegen, bis er nach dem Essen die Gelegenheit zu einer längeren Rede am Tisch bekam. Die Absicht Hitlers, den versammelten Brei um den Mund zu schmieren, trat zu unverhüllt hervor. Dass die Rede in krassem Gegensatz zu seiner Regierungserklärung vom 30. Januar stand, scheint den Generalen nicht weiter aufgefallen zu sein. Dort hatte er von seinem aufrichtigen Wunsch gesprochen, den Frieden zu erhalten und zu festigen, die Rüstungen zu beschränken und innenpolitisch zur Versöhnung beizutragen. Vor den Generalen kündigte er dagegen kaum verhüllt die Aufrüstung, die Beseitigung der Demokratie und den Krieg im Osten an, den er 5 Jahre später beginnen sollte. Herr Hitler kündigt einen Weltkrieg an. Man darf nicht mehr Weltbürger sein. Demokratie und Pazifismus sind unmöglich. Darum ist es unsere Aufgabe, die politische Macht zu erobern, jede zersetzende Meinung auf das Schärfste zu unterdrücken und das Volk zur Moral zu erziehen. Niederwerfung des Marxismus mit allen Mitteln ist mein Ziel. Um dieses Ziel zu erreichen, erstrebe ich die gesamte politische Macht. Ich setze mir die Frist von 6 bis 8 Jahren, um den Marxismus vollständig zu vernichten. Dann wird das Heer fähig sein, eine aktive Außenpolitik zu führen. Und das Ziel der Ausweitung des Lebensraumes des deutschen Volkes wird auch mit bewaffneter Hand erreicht werden. Das Ziel würde wahrscheinlich der Osten sein. Doch eine Germanisierung der Bevölkerung des annektierten bzw. eroberten Landes ist nicht möglich. Man kann nur Boden germanisieren. Man muss, wie Polen und Frankreich nach dem Kriege, rücksichtslos einige Millionen Menschen ausweisen. Nun richte ich an Sie, meine Herren Generale, die Bitte, mit mir für das große Ziel zu kämpfen, mich zu verstehen und mich moralisch zu unterstützen. Für den inneren Kampf habe ich mir meine eigene Waffe geschaffen. Die Armee ist nur dafür außenpolitische Auseinandersetzungen. Sie werden nicht wieder einen Mann finden, der sich so mit ganzer Kraft für sein Ziel, für die Errettung Deutschlands einsetzt wie ich. Später sagte Hitler, er habe an jenem 3. Februar das Gefühl gehabt, gegen die Wand zu reden. Dennoch triumphierte am Tag darauf der völkische Beobachter. Die Armee Schulter an Schulter mit dem neuen Kanzler. Niemals war die Reichswehr identischer mit den Aufgaben des Staates als heute. Was genau an diesem Abend vorgefallen ist, werden wir nie erfahren. Die Berichte, die Erinnerungen, ja sogar die Protokolle weichen wie meistens voneinander ab. Selbst die Angaben über die Gäste widersprechen einander. Und so kann die folgende Anwesenheitsliste keine absolute Gültigkeit für sich beanspruchen. Werner von Blomberg, General der Infanterie und seit 5 Tagen Reichswehrminister. Konstantin von Neurath, Außenminister seit 1932. Kurt von Hammerstein-Equort, Chef der Heeresleitung. Ernst Reeder, Admiral, Chef der Marineleitung. Horst von Mellenthin, Adjutant Kurt von Hammersteins. Ludwig Beck, General, Chef des Truppenamtes. Kurt Liebmann, Generalleutnant. Erich von dem Busche-Ippenburg, Generalleutnant. Hans-Heinrich Lammers, Chef der Reichskanzlei. Wilhelm Brückner, Chefadjutant Hitlers. Walter von Reichenau, Oberst, Blombergs Chef des Ministeramtes. Eugen Ott, Oberst, Amtschef im Wehrministerium. Waren Damen anwesend? Hat Frau Maria von Hammerstein als Gastgeberin das Diner eröffnet und die Tafel aufgehoben? Brachte Herr von Blomberg, wie manche meinen, seine Tochter mit? Spielt das überhaupt eine Rolle? Und kann es sein, dass Marie-Louise und Helga, Hammersteins Töchter, hinter einem Vorhang Zeugen von Hitlers Rede waren? Leo Roth, der Geliebte Helgas, hat später behauptet, sie seien dabei gewesen. Ganz offiziell habe eine von ihnen die Rede mitgeschrieben. Die andere Tochter machte sich Notizen, weigerte sich aber erst, die Notizen abzugeben und tat es erst nach 2 Stunden. Wir kamen in Besitz dieser Rede. Sie wurde als streng vertraulich in 3 Exemplaren ausgefertigt. Eines an unseren Nachrichtenapparat, eines an das Politbüro bzw. Thälmann persönlich, eines hatte ich. Ein solcher Hergang ist kaum denkbar, obwohl Maria Therese immerhin stenografieren konnte. Die Anwesenheit von Familienmitgliedern war bei einem solchen Anlass ausgeschlossen. Auch keiner der anderen Zeugen bestätigt Roths Angaben. Fest steht nur, dass mindestens 3 Nachschriften der Rede existieren, die stark voneinander abweichen. Das vollständigste dieser Protokolle ist erst im Jahre 2000 von Reinhard Müller in Moskau aufgefunden und veröffentlicht worden. Sie schon wieder? Ja, ich muss unbedingt mit Ihnen sprechen. Eine weitere posthume Unterhaltung mit Kurt von Hammerstein. Wie konnte ein derart brisanter Vorgang wie diese Geheimrede innerhalb von wenigen Tagen zur Kenntnis der Moskauer Zentrale gelangen? Schließlich hat Hitler in dieser Geheimrede seine Ziele deutlich ausgesprochen. Die Diktatur im Inneren und die Eroberung des Lebensraums im Osten. Sogar den Beginn des Angriffskrieges datierte er fast aufs Jahr genau, auf 1939 bis 1941. Wie war ein derartiges Versagen aller Sicherheitsvorkehrungen möglich? Von diesem Vorgang erfuhr ich erst im August 1935. Damals wurde meine Tochter Marie-Louise von der Gestapo verhört. Aber Sie müssen doch gewusst haben, dass Ihre beiden Töchter Beziehungen zu Kommunisten unterhielten, und zwar zu Werner Scholem und zu einem gewissen Leo Roth. Diese beiden Herren waren mir unbekannt. Keinen von beiden bin ich je begegnet. Ihre Töchter hatten nicht nur Zugang zu ihren Diensträumen. Sie hatten offenbar sogar Gelegenheit, sich Unterlagen aus ihrem Büro zu verschaffen. Sie haben nicht eingegriffen. Ein Dokument wie diese Hitlerrede lässt man nicht einfach herumliegen, man verwahrt sie im Tresor. Wie erklärt sich also, dass eine ihrer Töchter, nämlich Helga, das Protokoll in die Hand bekommen und es über ihren Freund an die Komintern weiterleiten konnte? Das weiß ich nicht. Man könnte vermuten, Herr General, dass ein solcher Vorgang nicht ohne Ihre stillschweigende Duldung möglich war. Könnte es sein, dass Sie damit ein politisches Ziel verfolgten? Angesichts Ihrer guten Verbindungen zu den Russen wäre das plausibel. Immerhin hätte Hitlers Rede ja der Moskauer Führung zur Warnung dienen können. Unsinn. Ich habe nichts dergleichen veranlasst. Und was mein Verhältnis zu meinen Töchtern angeht, so bin ich darüber niemandem Rechenschaft schuldig. Auch der Gestapo gegenüber habe ich mich nie dazu geäußert. Sie wurden am 31. Januar 1934 als Chef der Heeresleitung aus dem Dienst verabschiedet. Wollte schon vorher ausscheiden. Hatte keinen Zweck mehr, zu bleiben. Die Reichswehr stand schon lange nicht mehr hinter Schleicher und mir. Blomberg wollte mich loswerden. Eigentlich war das schon am 29. Januar 1933 beschlossene Sache. Sie haben sich nur noch nicht getraut, mich sofort abzuhalftern. Aber ich bin ihnen zuvor gekommen. Mein Entlassungsgesuch Ende Dezember, das war ein Weihnachtsgeschenk an mich selber. Hatte genug von dem Spektakel. Vollendete Tatsachen. In der Nacht vom 27. auf den 28. Februar 1933 brannte in Berlin der Reichstag. Ha, wenn Sie den mal nicht selber angesteckt haben, sagte der General von Hammerstein. Am folgenden Morgen proklamierte Hindenburg den Ausnahmezustand und setzte die Grundrechte außer Kraft. Mit dieser Verordnung wurde das Recht der freien Meinungsäußerung, einschließlich der Pressefreiheit, des Vereins- und Versammlungsrechts, praktisch abgeschafft. Hausdurchsuchungen und Beschlagnahmungen ohne richterliche Anordnung wurden für legal erklärt. Sofort kam es zu einer Welle von Verhaftungen, nicht nur durch die Polizei, sondern auch durch die SA. Außerdem machte Hindenburgs Verordnung dem föderalen System in Deutschland ein Ende und ermöglichte die Zentralisierung und die Gleichschaltung des staatlichen Gefüges. Das war der eigentliche Staatsstreich. Ein juristisches Nachspiel fand der Reichstagsbrand in einem spektakulären Prozess, der im September des Jahres vor dem Leipziger Reichsgericht begann. Die Anklageschrift wurde als Staatsgeheimnis betrachtet. Die Nazis wollten in einem Schauprozess die Kommunisten als Brandstifter und Putschisten vorführen. Deshalb waren neben dem obskuren Einzelgänger van der Lubbe 4 Kommunisten angeklagt, von denen Dimitrov der prominenteste war. Ob van der Lubbe, der zum Tode verurteilt wurde, an der Brandstiftung beteiligt war, ist bis heute umstritten. Die Kommunisten aber mussten aus Mangel an Beweisen freigesprochen werden. Zu diesem Sieg der Verteidigung trug ein Braunbuch über den Reichstagsbrand bei, das von dem Agitprop-Genie der Partei Willy Münzenburg bereits im Sommer in Paris veröffentlicht worden war und eine beispiellose internationale Kampagne zur Folge hatte. Es wurde in 17 Sprachen übersetzt und in Millionenauflagen verbreitet. In diesem Buch waren die wesentlichen Teile der geheim gehaltenen Anklageschrift zu lesen. Hermann Dünow, ein Gewehrsmann aus dem Nachrichtenapparat der KPD, will wissen, wie es dazu kam. Es stellte sich damals heraus, dass auch der General von Hammerstein ein Exemplar der Anklageschrift besaß. Es wurde daraufhin beschlossen, dieses Exemplar aus dem Schreibtisch des Generals zu entnehmen. Die ganze Aktion gelang mit Hilfe der Töchter des Generals. Allerdings hatten wir die Anklageschrift nur für 2 Stunden zur Verfügung. Dann musste sie wieder an Ort und Stelle im Schreibtisch des Generals liegen. Ich habe in dieser Zeit die ganze Anklageschrift in meiner Wohnung Blatt für Blatt fotografiert. Und als das Original wieder im Schreibtisch des Generals gelandet war, war der Genosse Roth schon auf dem Weg zum Flugplatz, um den belichteten Film nach Paris zu bringen. Die amüsanteste Version von diesem Transport aber hat Helgas Freund Hubert von Ranke zu bieten. Er schreibt: Der Apparat von Alex Kippenberger konnte die ganze geheime Anklageschrift des Reichsgerichts in Leipzig abfotografieren lassen, und es war, wie ich erst später erfuhr, Helga von Hammerstein, die die 26 Leica-Filmrollen in einer mit Kirschen gefüllten Tüte über die Grenze brachte. Als die Kontrolle durch ihr Abteil kam, aß sie wie sorglos von den Kirschen, unter denen die Filmrollen versteckt waren. Aber während ihre Propagandaerfolge im Ausland hohe Wellen schlugen, sah es für die illegale KPD im eigenen Land schlecht aus. Eine posthume Unterhaltung mit Werner Scholem. Herr Scholem, ich komme zu Ihnen, weil Ihr Name immer noch durch Deutschland geistert. Das muss eine Verwechslung sein. Sie meinen wahrscheinlich meinen Bruder Gershon. Der war klüger als ich und ist rechtzeitig ausgewandert. Ich kann mir vorstellen, dass er es in Palästina weit gebracht hat. Ein großer Gelehrter. Es gibt viele Anekdoten über ihn. Sind Sie deswegen hier? Ganz und gar nicht. Es geht um Ihre Geschichte. Umso schlimmer. Stimmt es, dass Sie 1917 schon einmal wegen Landesverrats vor Gericht standen? Eine Lappalie. Nach der Spaltung der SPD habe ich mich für die Linke entschieden. Und ich bin mit den Genossen in Uniform auf eine Demonstration gegen den Krieg gegangen. Ein paar Monate Gefängnis, das war alles. Nicht der Rede wert. Und nach 1918 sind Sie dann, wenn ich so sagen darf, zum Berufsrevolutionär geworden. Gründungsmitglied der KPD. Redakteur der Roten Fahne. Als Teilnehmer des Märzaufstandes in Thüringen 1921 steckbrieflich gesucht. Ein paar Monate Haft. 1924 in den Reichstag gewählt. Mitglied des Politbüros und so weiter. Ja, ja, ja. Die ganze Litanei. Sie langweilen mich. Als Stalin seinen Kurs endgültig durchsetzte, wurden Sie gnadenlos verleumdet und 1926 aus der Partei ausgeschlossen. Hören Sie auf. Aber Sie haben nicht aufgehört. 1929 haben Sie an Ihren Bruder Gershom geschrieben, entweder kommt die Revolution oder die Herrschaft der Barbarei. Ich habe ziemlich rasch eingesehen, dass es beim Oder bleiben würde. Deshalb habe ich meine Emigration vorbereitet. Am Tag nach dem Reichstagsbrand bin ich verhaftet worden. Ein paar Wochen später wurde das Hochverratsverfahren gegen mich eingeleitet. Sie und Ihre Frau Emmy wurden beschuldigt, fortgesetzt das hochverräterische Unternehmen, die Verfassung des Deutschen Reiches gewaltsam zu ändern, vorbereitet zu haben. Wobei die Tat darauf gerichtet gewesen ist, die Reichswehr und die Polizei zur Erfüllung ihrer Pflicht untauglich zu machen, das Deutsche Reich und seine Länder gegen Angriff auf den inneren oder äußeren Bestand zu schützen. Fabelhafte Prosa. Wollen Sie hören, was Ihre Frau geschrieben hat? Wenn es sein muss. Gegen uns lag nichts anderes vor als eine Aussage der Tochter Marie-Louise, des Generals der Reichswehr, Freiherrn von Hammerstein-Equort, aus der hervorging, dass sie durch meinen Mann und mich mit der kommunistischen Partei in Berührung gekommen sein wollte. Mein Mann lernte in den Jahren 1927-28 als Student der Rechte Fräulein Marie-Louise von Hammerstein kennen, die ebenfalls damals in Berlin Jura studierte. Auf diese Weise machte auch ich ihre Bekanntschaft. Schon damals pflegte sie oft kommunistische Versammlungen zu besuchen. Sie hatte also dieses Interesse schon lange, bevor sie uns kennenlernte. Im Laufe des Jahres 1928 äußerte sie den Wunsch, Mitglied der KPD zu werden. Ich habe ihr davon abgeraten, aber sie ließ sich von ihrer Absicht nicht abbringen. Der persönliche Verkehr zwischen Fräulein von Hammerstein und meinem Mann und mir hörte im Juli, August 1931 vollkommen auf. Stimmt alles. Das war die einzig richtige Verteidigungslinie. Hat nur leider nicht genützt. Immerhin ist es nie zu einem solchen Gerichtsverfahren gekommen. Können Sie sich das erklären? Eine solche Spionageaffäre wäre den Nazis doch recht gelegen gekommen. Das ist doch ganz einfach. Man wollte den General von Hammerstein aus politischen Gründen schützen. Zwar hatte er an Rückhalt in der Reichswehr verloren, aber es gab noch genügend einflussreiche Militärs, die ihn stützten. Hitler konnte sich zu diesem Zeitpunkt keinen Konflikt mit den obersten Chargen leisten. Ursprünglich haben mich die Nazis als Geisel ins KZ geschickt, um den General, falls er sich aus der Deckung wagen sollte, erpressen zu können. Mir war bald klar, dass sie mich nie wieder freilassen würden. Vermutlich wissen Sie, wie es weiterging? Die Nachwelt weiß sehr wohl Bescheid über das, was die Nazis ihnen angetan haben. Bis zum letzten Tag in Buchenwald, dem 17. Juli 1940. Der Name des SS-Wächters, der sie erschossen hat, steht in den Akten. Das wundert mich. Aber Sie werden verstehen, dass sich meine Genugtuung in Grenzen hält. Vielleicht freut es Sie zu hören, dass Ihre Freundin Marie-Louise überlebt hat. Ich habe sie rechtzeitig gewarnt. Aber eigensinnig wie sie war, hat sie sich von ihrem Glauben an die Partei nicht abbringen lassen. Ich weiß nicht, was die Gestapo ihr seinerzeit angehängt hat. Es könnte sogar sein, dass sie einer Verwechslung mit ihrer Schwester zum Opfer gefallen ist, wenn man das so nennen will. Wer das eigentliche Opfer war, brauche ich Ihnen wohl nicht zu sagen. Hammerstein oder der Eigensinn. Hörspiel in zwei Teilen von Hans Magnus Enzensberger. Erster Teil. Die Rollen und ihre Darsteller. Autor: Friedhelm Tock. Kurt von Hammerstein, Hans-Michael Rehberg. Maria von Hammerstein, Lieselotte Rau. Die Töchter: Marie-Louise, Gisela May, Maria Therese, Tatja Seibt, Helga, Inge Keller. Und Ruth von Meinburg, Gisela Trove, Walter von Lüttwitz, Klaus Herm, Leo Roth, Andreas Köhler, Kurt von Schleicher, Jürgen Uther, Werner Scholem, Bernhard Schütz, Marschall Woroschilow, Dietmar Müß. Zitate: Imogen Kogge und Stefan Schad. Komposition: Michael Riesler. Schlagzeug: Andreas Pfeiffer. Geige: Jörg Assmann. Klarinette: Michael Riesler. Ton: Andreas Meinitzberger, Peter Nielsen und Klaus Schumann. Technik: Claudia Jira. Regieassistenz: Wolfgang Sesko. Regie: Christiane Ohaus. Eine Produktion von Radio Bremen und dem Südwestrundfunk aus dem Jahr 2008.